بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله 1.4.4 Das Folgen der eigenen Neigung und Meiden der Offenbarungstexte. Allah, mächtig und erhaben, fordert zur Gerechtigkeit auf und warnt davor, bloßen Wünschen zu folgen, und er sagt: Sinngemäß, O David, wir haben dich zu einem Statthalter auf der Erde gemacht. So richte zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht der Neigung. Und zu seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, sagt er: Und so richte zwischen ihnen nach dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen. Den eigenen Neigungen zu folgen, in jenen Dingen, die Allah verbot, lässt das Einheitsbekenntnis unvollkommen und unvollständig sein. Und darum bezeichnet das offenbarte Gesetz viele Vergehen, die aus den Neigungen der Seele entstehen, als Unglaube und Beigesellung. Wie etwa das Töten eines Muslims, der Geschlechtsverkehr mit einer menstruierenden Frau und Analverkehr Formen des Unglaubens sind, die nicht das gänzliche Verlassen des Islam bedeuten. Darum auch sprachen einige der frommen Vorfahren vom Unglauben ohne Unglauben und von der Beigesellung. Von einer Form des Unglaubens, aber nicht von der eigentlichen, bekannten und großen Form des Unglaubens. Das ist immer mit Unglauben ohne Unglauben. Und von der Beigesellung ohne Beigesellung. Sogar davon, dass die eigene Neigung zur Gottheit genommen wird, wird berichtet, so sagt der Erhabene: Was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat? Al-Hasan sagte: Aus dieser Eier könnte man nämlich schlussfolgern, dass jemand, der seiner Neigung folgt, einen Gott hat, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das hiermit nicht gemeint ist, sondern dass dies eine Form der Beigesellung ist, die nicht in jedem Fall die Ausschließung aus dem Islam bedeutet, erfahren wir eben aus dem Textzusammenhang oder aus anderen Texten. Und wie Al-Hasan sagt, Al-Hasan, wenn man sagt Al-Hasan, dann meint man damit Al-Basri. Al-Hasan Basri, einer der Imame der Tabi'in, rahimahullah. Wer allem hinterherläuft, das er liebt, der fürchtet Allah nicht. Er sagt über die Ayah: Also aus der Ayah zur Schlussfolgerung, dass jeder, der seiner Neigung folgt, ein Gott neben Allah hat und ein Mushrik ist, das ist eine Schlussfolgerung, die nicht sein muss. Das ist eine Schlussfolgerung, die nicht sein muss. Die sein kann, aber nicht sein muss. Aber es kommt eben darauf an, in welcher Hinsicht er seiner Neigung folgt. Weil das wäre sonst fatal, und das wäre eben die Ableitung, die die Khawarij machen würden, wenn man nämlich sagt, dass jede Person, die einer Neigung folgt, wie zum Beispiel Iyadu Billah, eine verbotene Beziehung zu einer Frau zu haben, ist nichts anderes als das Folgen einer eigenen Neigung, wodurch man Allahs Anordnungen außer Acht lässt. Aber trotzdem ist diese Form der Sünde bekannterweise unter Ahlus Sunnah und Jama'ah kein Ausschluss aus dem Islam. In der Ayah: Hast du denjenigen gesehen, der seine Neigung sich zum Gott nimmt? Gleiche Bedeutung. Er sagte darüber: Bei Allah, immer wenn er etwas begehrt, läuft er ihm nach, und immer wenn er Verlangen nach etwas hat, dann tut er es. Weder Scheu noch Gottesfurcht halten ihn davor zurück. Genau, der Vergleich ist eben in der Hinsicht, dass der gläubige Muslim sich seinem Herrn subhanahu wa ta'ala ergeben hat in all seinen Hinsichten. Sowohl in dem, was er sagt, in dem, was er tut, und auch in seinen eigenen Neigungen. Man sieht eine Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, auch wenn sie kritisiert worden ist, aber es geht um die inhaltliche Bedeutung. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Das heißt, sinngemäß übersetzt: Niemand von euch ist vollkommen gläubig, bis seine Neigung nicht dem folgt, womit ich entsandt worden bin, oder mit dem ich gekommen bin. Und das weist darauf hin, dass die Neigung eines gläubigen Muslims ist so, dass er das liebt, was Allah liebt, und das verabscheut, was Allah verabscheut. Sogar haben die Sahaba radiallahu ta'ala manchmal Dinge gemacht, einfach nur, weil der Prophet ﷺ das als Mensch gemocht hat oder eben nicht gemacht hat. Auch im Sahih al-Bukhari finden wir eine Bestätigung dafür vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagte: Er sagte, auf Deutsch übersetzt direkt: Zugrunde gehen soll der Diener des Dinar, Abdul Dinar, und der Diener des Dirham, Abdul Dirham, und der Diener des Kleides, Abdul Khamisa. Wird ihm gegeben, dann ist er zufrieden. Und wird ihm nicht gegeben, dann zürnt er. Zugrunde gehen soll er, und auf seinen Kopf fallen, und wenn ein Dorn sticht, soll er niemanden finden, der diesen herauszieht. Und hier auch in diesem Hadith finden wir diese Sache, die man in der arabischen Sprache nennt, Kharaja Makhraja al-Mubala'a. Also manchmal sagt man Dinge und sagt sie deswegen, weil sie, man sagt sie und meint sie nicht wortwörtlich, sondern man sagt etwas, um übertrieben darzustellen, wie schlimm eine Sache ist. Und das ist hier der Fall, in diesem Fall. Das heißt, Abdu Dinar, der Diener des Dinar. Aber das ist damit nicht gemeint, dass er Dinar vor seinem auf dem Boden liegt und dann ihn anbetet. Das ist überhaupt gar nicht, das nennt man Kharaja Makhraj al-Mubala'a. Und das gleiche gibt es öfter. Es gibt auch Kharaja Makhraj al-Ghalib. Das heißt, manchmal sagt man eine Sache, weil die meistens der Fall ist. Weil sie meistens der Fall ist. Es gibt viele Beispiele aus dem Fiqh diesbezüglich. Und das heißt also, man sagt etwas, man meint es nicht wortwörtlich, sondern man hat es deswegen gesagt, weil das eben meistens der Fall ist. Wie wenn der Prophet a.s. zum Beispiel manchmal Leute anspricht, zum Beispiel von den Männern redet, in der maskulinen Form. Ja, warum in der maskulinen Form? Heißt es automatisch, dass die Frauen damit nicht gemeint sind? Nein, aber die meisten, die gerade vor ihm sind, sind Männer. Und deswegen spricht er sie an. Und das bedeutet nicht, dass die anderen nicht damit gemeint sind. Das wäre eine umgekehrte Schlussfolgerung, die in diesem Fall nicht immer greift. Und das ist natürlich ein Hintergrundwissen, das man haben muss. Und das befindet sich auch bei dieser Aya. Denn wenn er seiner Neigung folgt, indem er Zina begeht, dann hat er deswegen noch nicht einen anderen Gott neben Allah angebetet. Aber wenn er seiner Neigung folgt, und seine Neigung ist es, einem anderen Gott anzubeten als Allah, dann wäre das die wortwörtliche Bedeutung dieser Aya. Und genau das Gleiche finden wir auch in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Die Verwendung des Begriffs Diener meint hier, einer Sache seine alleinige Aufmerksamkeit zu schenken, sich ausschließlich mit ihr zu beschäftigen und sich ihrer zu rühmen. Na, jetzt überspringen wir den Punkt und gehen weiter zu 1.4.5 auf der nächsten Seite. Die falsche Auslegung. Sie ist die Hauptursache für ihren Angriff auf die muslimische Gemeinschaft und für ihre unrechtmäßige Bezichtigung des Unglaubens derselben. Kein Muslim ist vom Unglauben eines anderen überzeugt, ohne zu behaupten, dass es einen Beweis dafür gebe und Mittel dafür ist, die Deutung der Offenbarungstexte, so wie sie es gerade für richtig erachten. In Wirklichkeit aber unterstützen die Offenbarungstexte solche falschen Überzeugungen nicht. Vielmehr verwerfen sie sie. Daher war die Deutung die Ursache für alles Übel und jegliche Zwietracht, die die islamische Gemeinschaft befiel. Genau, und das ist diese gefährliche Form der Unwissenheit, die hier sehr oft zum Tragen kommt, und zwar der sogenannte Jahl Murakkab. Und das bedeutet so viel wie gekoppelte Unwissenheit, weil wenn jemand etwas nicht weiß und sagt, ich weiß nicht, dann ist das ein Geständnis, dass er nicht weiß. Aber wenn er sagt, ich weiß es, und dann sagt er was Falsches, dann weiß er es ja eigentlich auch nicht. Aber das Problem ist, er ist überzeugt davon, dass er es weiß. Und jetzt mit ihm zu argumentieren, ist schwieriger, weil er hat eine Aya, hat einen Hadith, hat einen Beweis, von dem er überzeugt ist, und muss ihn erstmal widerlegen, und dann überzeugst du ihn von dem, was eigentlich richtig ist. Und das ist natürlich gerade bei diesem Fall der Fall. Also man versteht einen Offenbarungstext falsch und wendet ihn an. Erstmal muss man ihm erklären, dass dieser Offenbarungstext in diesem Zusammenhang nicht greift. Und zweitens muss man ihm erklären, was dann das richtige Verständnis ist. Ibn Qayyim sagte, überhaupt liegt die Ursache der Spaltung der Anhänger der beiden Offenbarungsbücher und auch der Anhänger dieser Gemeinschaft in 73 Gruppen in der Deutung. Ad-Dahhak, die Leute von... Man sagte 73 Gruppen, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im bekannten Hadith davon geredet hat, dass seine Umma sich in 73 Gruppen spalten wird. Und warum kann er das so einfach sagen? Naja, weil die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wäre nicht seine Umma, wenn sie sich nicht berufen würde auf die Offenbarung. Deswegen ist nicht das Problem, dass sie sich nicht auf die Offenbarung berufen. Das Problem ist, dass sie sich darauf berufen und dabei Fehler begehen. Deswegen sind sie 73 Gruppen. Die Leute von Nahrawan interpretierten Verse des Koran, in denen diese auf die Muslime bezogen. Abdul waren einer der Tafsir-Gelehrten, ja, die Leute von Nahrawan. Ja, das sind die, wie wir gestern gelernt haben, die Leute von Nahrawan sind diejenigen, also Nahrawan ist der Name einer Ortschaft und dort hat eine berühmte Schlacht stattgefunden zwischen eben Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu und den Khawarij. Die Leute von Nahrawan interpretierten Verse des Koran, indem sie diese auf die Muslime bezogen, deren sie jedoch tatsächlich die Leute der Schrift betreffen. Sie wussten das aber nicht und vergossen aufgrund dieser Verse Blut, beschlagnahmten Besitz und bezeugten, dass wir in die Irre gegangen seien. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte, die Khawarij deuten Verse des Koran nach ihrem eigenen Gutdünken und bezeichneten jeden, der ihnen darin widersprach, als Ungläubigen. Diese falsche Deutung unterlässt es, sämtliche Beweise zu betrachten, beschränkt sich nur auf einige und das ist eine Krankheit, natürlich, also dass man, es geht hier also nicht um das wesentliche Prinzip, dass man an den Koran glaubt oder an die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist nicht mehr das Thema, denn das ist eine Sache, die vereint alle Muslime, sondern es geht hier um das Verständnis dieser Person gemäß dem Vers. Er behauptet, ihn richtig verstanden zu haben. Der andere behauptet, dass er ihn eben nicht richtig verstanden hat. Und diese Meinungsverschiedenheit hat ja überhaupt nichts mit dem grundsätzlichen Aspekt des Iman mehr zu tun. Sondern hier geht es um die Grundsätze, es geht hier um das Verständnis des Lesers zu dem Text. Und dass man da Fehler machen kann, das ist eine Sache, ich glaube, die versteht sich von selbst. Und dass die Gelehrten untereinander auch diskutieren, was ist mit der Ayah gemeint, was ist mit dem Hadith des Propheten sondern gemeint. Und bei den Hadithen kommt noch dazu die Meinungsverschiedenheit, manche Hadith, ob sie authentisch sind oder nicht authentisch sind und welche Ayah aufgehoben hat und so weiter und welche Ayah arm ist und welche Ayah khas ist. Diese Diskussionen beziehen sich nicht auf die Frage der Authentizität des Textes, sondern beziehen sich auf das richtige Verständnis des Textes. Und das ist sind zwei Paar Schuhe. Die falsche Deutung unterlässt es, sämtliche Beweise zu betrachten, beschränkt sich nur auf einige und interpretiert Verse des Koran mit Hilfe der falschen Deutung anderer Verse. So verallgemeinern die Khawarij jene Verse, die sich auf die Verheißung Allahs beziehen. Die Verheißung ist die Androhung der Strafe. Und sagen, dass ein Vergehen ausreicht, um für ewig ins Feuer zu gelangen, und dass zweifellos alle frommen Handlungen ausgeführt werden müssten, um für ewig im Paradies verweilen zu dürfen. Die Murji'ah wiederum verallgemeinert jene Verse, die das Versprechen Allahs betreffen und sagt, dass der Glaube allein in der Zustimmung liegt und dass ein Vergehen dem Glauben nichts anhaben kann, wie auch dem Unglauben eine fromme Handlung nichts anhaben könne und mit dieser ihre Methode widerspricht sie dem Koran und wende die falsche Deutung einiger Verse auf ihre Sicht, andere Verse an. Genau, und diese zwei Denkrichtungen, sage ich mal, stehen sich eben gegenüber, weil die erste Gruppe, die haben wir schon kennengelernt, und die zweite Gruppe eben den Iman als etwas Stetiges bezeichnet, entweder er ist da oder er ist nicht da, und sie sind der Ansicht, dass die Taten des Menschen keinen Einfluss haben auf die Vermehrung des Iman oder die Verringerung des Iman. Und deswegen sagen sie, auch wenn man Sünden begeht, egal welcher Art, solange man im Herzen von der richtigen, von der Wahrheit überzeugt ist, ist man nicht nur Gläubiger, sondern ein vollkommen Gläubiger. Und sie sagen, die Gläubigen sind alle auf dem gleichen Level. Du genauso wie Abu Bakr und Abu Bakr genauso wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist eben das andere Extrem, weil die einen übertreiben mit dem Ausschließen aus dem Islam durch Sünden und die anderen untertreiben. Bei denen gibt es das praktisch gesehen gar nicht. Wichtig jedoch ist es, all diese. Aber wichtig ist auch, dass das sind, wie gesagt, Denkrichtungen. Also nicht, dass man denkt, da gibt es irgendwie einen Verein, der heißt so, und den gab es irgendwann mal früher und jetzt haben wir ihre Bücher geerbt, sondern diese Denkrichtung, das gibt es nicht mal nur unter den Muslimen, sondern es gibt es auch unter den Nicht-Muslimen. Ja. Und wenn wir an diese Gruppe der Murji'a denken oder dieses Prinzip, was man Irja nennt, das findet man besonders bei den Christen wieder, bei denen der alleinige Glaube an die Erlösung Jesus alayhi salatu wassalam, weil sie ja denken, dass er am Kreuz gestorben ist. Sie sagen, diese Sache allein dran zu glauben, genügt, um bei Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits erfolgreich zu sein. Auch wenn er nicht betet und auch nicht fastet und auch kein Almosen gibt. Diese Prinzipien gibt es ja auch alle im Christentum. Deswegen diese Denkrichtung, diese Überzeugung, dass man sagt, Hauptsache man hat ein gutes Herz, das gibt es, wie gesagt, unter den Muslimen, aber auch unter den Nicht-Muslimen. Richtig jedoch ist es, all diese Offenbarungstexte in ihrer Gesamtheit und den Weg der Ahl-Sunna zu betrachten, was den Glauben an die Verheißung und die Drohung betrifft, so wie Allah, preis sei ihm, den Menschen die Strafe androht, so macht er ebenso deutlich, dass sie Bedingungen unterliegt, dass der Mensch nämlich nicht bereut. Bereut er aber, so vergibt ihm Allah. Eine weitere Bedingung ist, dass er keinerlei gute Werke vorzuweisen hat, die seine Schuld tilgen könnten, denn gute Taten löschen schlechte Taten aus. Außerdem, dass Allah ihm nicht vergeben will. Er sagt, Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Besser wäre zu wissen, was unter diesem liegt, vergibt er, wem er will. Wir an dieser Stelle überspringen wir. Wir blättern barakallahu fikum weiter. Bis in der Mitte sehen wir den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein umstrittener Hadith. Dann gehen wir und nach dem Hadith lesen wir nach dem Hadith weiter. Daher rührt auch jene Deutung der Khawarij, aufgrund der sie den Schiedsspruch Alis radiallahu anhu und Muawiyas radiallahu anhu als nichtig erklärten. Der Worte des Erhabenen, in al-hukmu illa lillah, das Urteil gehört allein Allah. Die Bedeutung des Verses ist im Allgemeinen klar, aber im Detail betrachtet und im Hinblick darauf, was sie beabsichtigten, ist ihre Deutung nicht richtig. Und darum entgegnete ihnen Ali radiallahu anhu mit den Worten, Kalimatu haqqin urida biha batil, ein Wort der Wahrheit, mit dem Falsches beabsichtigt wird, weil, wie gesagt, auch hier keiner diskutiert darüber, dass das Urteil Allah allein gehört, das steht wortwörtlich da, aber die Frage ist, ist die Handlung, die Ali ibn Abi Talib, mit der sich Ali ibn Abi Talib und Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu geeinigt haben, ist diese Handlung Teil dieser Ayah oder nicht? Das ist es. Und auch hier geht es wieder um das Verständnis und nicht um das grundlegende Prinzip des Imans an diese Ayah. Ebenso antwortete er ihn mit anderen Versen, wie etwa mit seinen Worten. In dieser Ayah geht es ja darum, dass wenn es Streit gibt zwischen Mann und Frau, dass eine Möglichkeit der Versöhnung ist, dass man eben einen sogenannten Hakam oder Schiedsrichter einsetzt aus beiden Familien, die miteinander eine Versöhnung aushandeln, an die sich dann die Leute zu halten haben. Und hier ist auch sozusagen die Richter, der Hakam oder der Hakim, ist eben, sind Menschen, die nicht unbedingt sogar Gelehrte sein müssen, sondern sie versuchen hier einen Streit zu schlichten. Und wenn das in Bezug auf Ehepartner gilt, um ihren Streit zu schlichten, dann erst recht bei dem Fall zwischen Ali ibn Abi Talib und Muawiyah radiallahu ta'ala anhumah, wo es nicht um einen Ehestreit ging, sondern um Blutvergießen ging und das man vermeiden wollte. Die Khawarij verstehen die Offenbarungstexte gemäß ihrer eigenen Meinung, Vorstellung und falschen Interpretationen. Na, jetzt springen wir über. Es gibt verschiedene Arten der Deutung, die kann man sich schon mal selbst durchlesen, alles nützliches Wissen. Wir gehen aber auf die Seite 54, 1.5. Die Gefahr der Khawarij für den Islam und die Muslime. Die Versuchung der islamischen Gemeinde, die Khawarij darstellen, gehört zu den schwierigsten Neuerungen und sie ist jene, vor der der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns von Beginn seines Aufrufs an warnte, als jener gewiss. Dhul-Khuwaisira, das ist der Name dieser Person, oder der Beiname, besser gesagt, Spitzname dieser Person, der zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, nach der Schlacht in Hunayn, als der Prophet sallallahu alaihi die Güter verteilte, sagte er: I'dil, ya Muhammad, sei gerecht, Muhammad. Dhul-Khuwaisira kommt vom arabischen Wort Khasr. Khasr ist die Hüfte und Khuwaisira ist dann einfach eine Verniedlichung davon. Also sozusagen der mit der kleinen Hüfte. Und Genauso wie im anderen Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal das Dhuhr oder Asr-Gebet in nur zwei Rak'a verrichtet hat. Und dann stand ein Mann auf, der wird genannt Dhul Yadain, das heißt der mit den beiden langen Händen, und hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er nur zwei statt vier Rak'a gebetet hat sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Das ist ein Beiname. Und diese war sozusagen die erste Begegnung mit diesem Gedankengut, Gott bewahrt. Als jener gewisse Sohn Khuwais Sirah dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam entgegentrat und zu ihm sagte, sei gerecht. Es gibt keine üblere Neuerung für den Menschen, als dass er das als gut erachtet, worin nichts Gutes liegt. Übrigens eine kleine Sache, wenn jemand zum anderen sagt, sei gerecht, auch ein bisschen, das juristisch zu betrachten, natürlich ist das der Gipfel der Unverschämtheit, dass man das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt. Aber auch rein juristisch gesehen ist das falsch. Also und funktioniert so eine Aussage ist daneben, total daneben. Warum? Weil gerecht bedeutet entsprechend dem Recht. Entsprechend dem Recht. Und wenn ich etwas in meiner Hand habe, einen Stift in der Hand habe oder Geld in der Hand habe und ich möchte das verteilen und entscheide mich für einen bestimmten armen Menschen ihm etwas zu schenken und einem anderen Armen schenke ich nichts, dann bin ich nicht ungerecht, sondern warum bin ich ungerecht? Weil wo ist das Recht, das mir vorschreibt, beiden gleich viel zu geben? Erst wenn es dieses Recht gibt, dass ich beiden gleich viel geben muss, dann bin ich ungerecht, weil dann habe ich nicht nach dem Recht gehandelt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nichts verteilt, worauf irgendjemand Anspruch hätte. Wenn die Leute Anspruch hätten, dann könnten sie sagen, gerecht oder ungerecht. Aber es gibt keinen Anspruch. Und deswegen ist auch die Frage, die vor kurzem gestellt worden ist, einmal von jemandem, der sich also für den Islam interessiert, der sagt, ist Gott gerecht? Und dann habe ich erst einmal gefragt, was meinst du denn mit Gerechtigkeit? Und das ist nämlich die Frage. Wenn er meint mit Gerechtigkeit sein Gefühl der Fairness, so ist mein Gefühl der Fairness vielleicht anders als deins. Aber wenn er meint Gerechtigkeit, es gibt ein Gesetz, und daran muss man sich halten, sonst ist man ungerecht, dann sag mir, wo ist das Gesetz, an das sich Allah subhanahu wa ta'ala halten muss. Insofern Allah azza wa jal leitet Recht, wen er will, und führt in die Irre, wen er will, und beruft zum Propheten, wen er will, und keiner macht ihm diese Sache, keiner kann sich dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala entziehen. Die Khawarij traten im Kleid der Frömmigkeit auf und präsentierten sich als jene, die zum Guten aufrufen und das Schlechte verwehren. Ja, sie traten im Kleid der Frömmigkeit. Das heißt also, konkret, was war das in diesem Fall? Er sagte, sein Aufruf zur Gerechtigkeit. Keiner wird dir widersprechen. Er sagt, sei gerecht. Aber was steckt dahinter? Das ist das Problem. Und dieses Kleid der Frömmigkeit kann man sich sehr leicht aneignen. Und anziehen und viele, und deswegen gibt es auch im Deutschen diesen Ausspruch, beziehungsweise ein Buch, das genannt worden ist, Kleider machen Leute. Weil der Mensch kann durch seine Kleider ein bestimmtes Bild vermitteln und das aber nicht der Realität entspricht und nicht dem entspricht, was unter dem Kleid ist. Und deswegen darf man sich nicht durch diese falschen Parolen reinlegen lassen, nur weil jemand sagt, La ilaha illallah, nur weil jemand sagt, ich setze mich ein für den Islam, und nur weil jemand sagt, ich möchte Da'wah zu Allah machen, und nur weil jemand sagt, und so weiter und so fort. Das heißt noch lange nicht, dass seine Taten dem entsprechen, was er da gesagt hat. Und bei den Khawarij war das nämlich genau der Fall. Ihre Taten widersprachen. Ihre Taten aber widersprachen ihrem äußeren Schein, als sie die Muslime angriffen, sie als Ungläubige bezeichneten, ihre Tötung für erlaubt erklärten und gegen ihre verantwortlichen Herrscher in den Krieg zogen. Mus'ab ibn Sa'd berichtete, dass er seinen Vater einst über... Sein Vater ist Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu. Mus'ab ibn Sa'd berichtete, dass er seinen Vater einst über die Haruriya befragte. Haruriya, haben wir gesagt, ist der Name, kommt aus dem Namen einer Ortschaft, Harura. Und weil die Khawarij sich dort zurückgezogen haben und diese... Man meint damit einen Teil der Khawarij. Und er antwortete, dass sie jene seien, über die Allah sagt. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Die Allahs Bund nach seiner Abmachung brechen und trennen, was Allah befohlen hat, dass es verbunden werden soll und auf der Erde Unheil stiften, das sind die Verlierer. Und Sa'd radiallahu anhu sprach von ihnen als den Frevlern. Ibn Kathir sagte, dass, wenn es zutreffend ist, dass die Überliefererkette aus Sa'd ibn Abi Waqqas zurückgeht, dann ist es eine Interpretation der Bedeutung dieses Verses. Als Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu zu ihnen kam, sagte er: Ihr Bande, die ihr aus Streit und Rechthaberei hervorgegangen seid, euch aus Neigung von der Wahrheit habt abbringen lassen und von Leichtsinn in ein gewaltiges Unglück geraten seid. Also müsst ihr euch vorstellen, das sagt er zu einer Gruppe von Menschen, die beten und fasten und lesen Koran und sind eifriger in den Gottesdiensten als die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umar radiallahu anhu erachtete die Khawarij als von übelstem Charakter und das göttliche Gesetz warnt vor ihresgleichen. Asad ibn Musa sagte, in der Überlieferung heißt es, dass demjenigen, der mit einem Neuerer zusammensitzt, der Schutz genommen und er sich selbst überlassen wird. Und wer zu einem Anhänger von Neuerung geht, der geht an die Zerstörung des Islams heran. Und schon der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sie von schlechtestem Charakter und die übelsten Geschöpfe seien. Al-Hassan sagte, setze dich mit keinem Neuerer zusammen, denn er macht dein Herz krank. Sufyan al-Thawri, wer mit einem Neuerer zusammensitzt, dem wird eines von dreien widerfahren. Entweder er selbst wird zu einer Versuchung für andere, oder es dringt etwas in sein Herz ein, das ihn einen Fehler begehen lässt, sodass Allah ihm ins Feuer eingehen lässt. Oder er sagt, bei Allah, es kümmert mich nicht, was ihr redet, ich vertraue auf mich selbst. Wer sich aber von Allah hinsichtlich seines Glaubens auch nur für einen Augenblick lang sicher fühlt, den nimmt Allah seinen Glauben weg. Abu Qilaba, begeht euch nicht in die Gesellschaft jener, die nur ihren Neigungen folgen, und diskutiert nicht mit ihnen. Denn ich fürchte, sie ziehen euch in ihren Irrtum hinein und lassen euch das zweifelhaft erscheinen, was ihr zuvor wusstet. Abdullah ibn al-Qasim, jeder Diener, der seinen Neigung folgt und dann von ihr lässt, wende sich anschließend noch Schlimmerem zu. So haben die Khawarij weder den Glauben bewahrt, noch irgendetwas auf Erden verschont, noch einen Staat errichtet, der den Islam verbreiten und die Religion Allahs verteidigen würde. Ibn Taymiyyah, die Khawarij der Haruriyya nahmen für sich selbst in Anspruch, sie würden dem Koran folgen und ebenso der Sunna, von der sie behaupteten, sie würde dem Koran widersprechen. Was aber ist schändlicher gegenüber dem Herrn als ihr Angriff gegen den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam? Sie meinten sogar, ihre Absichten würden das Wohlgefallen Allahs finden. So begab sich einer der Khawarij, Harquz ibn Suhail, zu Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu und sagte, Sohn des Abu Talib, wir streben, indem wir gegen dich kämpfen, einzig nach dem Angesicht Allahs und dem Jenseits. Das ist der Irrweg und der falsche Maßstab, und das ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen wendet und bewahre, bezeichnet man die besten Menschen als die übelsten Menschen überhaupt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer die Wahrheit als Wahrheit zeigen und die Falschheit als Falschheit zeigen und uns den Erfolg verleihen, dass wir der Wahrheit auch folgen. Wir springen jetzt runter auf den letzten Absatz hinsichtlich ihres mangelnden Wissens. Sagte Ali radiallahu anhu, sie sind vom Leichtsinn geleitet. Und Imam Ahmad, die Khawarij sind ein übles Volk. Ich kenne kein schlechteres. Sie werden immer wieder in Erscheinung treten, solange bis zu ihrer Zeit der Dajjal auftritt. Viele, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind der Meinung, dass die Khawarij von heute nichts mit den früheren Khawarij zu tun hätten. Diese Auffassung ist weit von der Wahrheit entfernt. Mögen die Ursachen auch verschieden sein, der Gedanke ist derselbe. Nämlich die Trennung von der Richtschnur der Wahrheit und das für ungläubig Erklären der Muslime ohne Beleg durch die beiden Offenbarungsquellen. Möglicherweise ist das, was wir von Seiten der Jama'at Takfir in Ägypten und in anderen Ländern sahen, ein deutlicher Beweis dafür, dass der Zusammenhalt jener, die sich vom Träger dieser Botschaft Muhammad sallallahu alaihi wasallam absonderten, sich von jenem früheren nicht unterscheidet. Die irregeleitete Gruppe der Khawarij ist nicht zur Gänze ausgestorben, wenn auch manche Untergruppen verschwunden und manche ihrer Ansichten in Vergessenheit geraten sein mögen. Sie treten nun unter anderen Namen in Erscheinung, ihre Ansichten aber sind dieselben, was die Bezichtigung des Unglaubens, die Erlaubnis zum Töten und das sich Absondern von der Gemeinschaft der Muslime betrifft. Und vielleicht ist auch das ein wiederkehrender Aspekt, was in einem von Muslim überlieferten Hadith erwähnt wird, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er sagte, yakhruju min dhi hada, er sagte, aus dem Volk von dem da, eigentlich müsste übersetzt sein, aber entscheidend ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier den Präsens benutzt, al-mudari' auf Arabisch, und dieser weist darauf hin, dass das eine fortlaufende Angelegenheit ist. Das heißt, es wird also nicht, es ist nicht nur einmal geschehen, sondern es wird immer wieder geschehen. Aus der Nachkommenschaft diesem da, so muss es heißen, das war deutsch korrekt, aus der Nachkommenschaft von dem da wird immer wieder jemand erscheinen und so weiter. Auch dies ist ein Punkt, der immer wieder auftritt. Imam Ahmed überliefert in seinem Musnad und Al-Hakim in Mustadrak, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es tauchen Leute aus dem Osten auf, die den Koran rezitieren, der jedoch nicht über ihre Kehlen hinausreicht. Und das haben wir gesagt, das heißt, es gelangt nicht zu seinem Herzen. Er spricht den Koran, aber geht nicht runter zu seinem Herzen. Jedes Mal, wenn eines dieser Geschlechter verschwindet, taucht ein anderes auf, bis das letzte von ihnen mit dem Masih al-Dajjal sein wird. Oder anders übersetzt, bis unter den letzten von ihnen der Masih al-Dajjal erscheinen wird. In den Kathir überliefert, dass die Leute zu Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nach Nahrawan sagten, Allah, o Befehlshaber der Gläubigen, der du sie nun endgültig vernichtet hast. Da antwortete er, radiallahu anhu, Ali, keineswegs, bei Allah, sie sind wahrlich in den Lenden der Männer und in den Gebärmutter der Frauen, dann kommen sie zwischen den Arterien hervor, sie treffen selten auf jemanden, ohne sich zu vereinigen, um ihn zu bewältigen. Und auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in dem berühmten Ereignis, als der Mann zu ihm sagte, I'dil, ja Muhammad, sei gerecht, Muhammad, sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, lass mich diesen Heuchler töten. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, das bringt nichts, denn er ist einer von vielen. Er ist einer, der mit anderen Gefährten zusammen ist. Das heißt, es geht um auch die Gedanken, die kann man nicht so einfach beseitigen, indem man einen Menschen einfach beseitigt. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch davon abgesehen. Ibn Majah überliefert von Ibn Umar, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, es treten Leute auf, die den Koran rezitieren, der nicht über ihre Kehlen hinausreicht. Jedes Mal, wenn solch ein Volk auftritt, wird es vernichtet. Ibn Umar sagte, ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen, bis zu ihrer Zeit der Dajjal auftritt. Jetzt springen wir, barakallahu fikum, blättern wir um und in der Mitte haben wir auch noch eine wichtige Überlieferung von Nafi' rahimahullah ta'ala, der Mawla von Abdullah ibn Umar, als er über sie gefragt wurde, das heißt, als Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma über die Khawarij gefragt wurde, sagte er, يُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَيَنْكِحُونَ النِّسَاءَ فِي عَدَدِهِمْ وَتَأْتِيهِمُ الْمَرْأَةُ فَيَنْكِحَهَا الرَّجُلُ مِنْهُمْ وَلَهَا زَوْجٌ. Sie bezichtigen die Muslime des Unglaubens, erklären es für erlaubt, sie zu töten und ihren Besitz zu beschlagnahmen. Und dann heiraten sie deren Frauen in großer Zahl. Wird eine Frau zu ihnen gebracht, so heiratet sie einer von ihnen, obwohl sie bereits einen Ehemann hat. Und jetzt gehen wir über, barakallahu fikum, zum 1.6, die Diskussion der Gelehrten über sie. Die Khawarij und all jene, die anderen Muslimen den Glauben absprechen, gründen ihre Denkweise auf Streit und Disput um falsche Ansichten. Gering ist ihr Wissen, gering ihr Alter und gering ihr Verstand, wie es auch in den überlieferten, sie betreffenden Beschreibungen heißt. Sie aber greifen die Gelehrten der muslimischen Gemeinschaft an und warfen ihnen Heuchelei vor. Warum auch sollten sie nicht angreifen, wo sie doch einst auch das Vorbild aller Propheten sallallahu alaihi wasallam angegriffen haben. Und diese Eigenschaft, dass man über die Gelehrten schlecht spricht, ist eine Eigenschaft, die nicht nur unter den Khawarij existiert, sondern auch unter anderen Gruppen. Und deswegen, das ist eine gefährliche Krankheit und deswegen geht es uns um die Prinzipien, die dahinter stecken, dass man diese vermeidet. Denn wenn jemand die Gelehrten angreift, wenn jemand sagt, die Gelehrten sind alle so und so und es gibt hier keine Gelehrten und solche Aussprüche, dann will er des Öfteren damit sagen, dass er der Einzige ist, der übrig geblieben ist und dass man sich in Streitfragen an ihn zu wenden hat. Denn wie kann jemand urteilen über andere, wenn er selbst gar kein Wissen hat? Dann ist entweder seine Aussage sinnlos oder er behauptet von sich Wissen zu haben, sodass er beurteilen kann, wer Wissen hat und wer kein Wissen hat. Wegen ihrer schlechten Meinung über die Gelehrten und weil sie von diesen nichts lernten, blieb ihnen nützliches Wissen vorenthalten. Sitzen sie aber dennoch mit Gelehrten zusammen, dann streiten sie mit ihnen auf der Grundlage ihrer nichtigen Ansichten und glauben nichts als das, was ihnen selbst an unrechten Ideen, die den Verstand dieser jungen Leute befallen haben, als richtig erscheint. Ja, das ist auch dieses Befolgen der Neigung teilweise, weil wenn ich mich mit jemandem hinsetze und über ein Thema diskutieren möchte und von vornherein davon überzeugt bin, dass ich richtig bin, versuche den anderen davon zu überzeugen und auch gar nicht die Möglichkeit zulasse, dass ich vielleicht falsch liege, dann geht es um das Folgen der eigenen Neigung und nicht um das Befolgen der Wahrheiten. Deswegen sagt Imam al-Shafi'i, rahimahullah, in seinem berühmten Ausspruch, jedes Mal, wenn ich mit jemandem diskutiert habe, habe ich mir erhofft, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn als Mittel nimmt, dass er die Wahrheit ausspricht. Das heißt, dass er mich überzeugt davon, was wirklich die Wahrheit ist. Und ging es nicht darum, dass er die anderen bevormundet und ihnen vorschreibt. Und wenn sie sich uneinig sind, dann ist er auf dem Irrweg. Die einstigen Khawarij aber besaßen noch mehr Verstand als die heutigen. Und viele von ihnen kehrten zur Wahrheit zurück. Hier nun einige Diskussionen, die viele wieder auf den rechten Weg zurückführten. So heißt es im Musnad von Ahmed, dass Abdullah ibn Shaddad zu Aisha radiallahu anha kam und sie sagte, erzähle mir von ihnen. Er antwortete, als Ali an Muawiyah schrieb und entschied, dass zwei Richter ernannt werden sollten, brachen 8000 von jenen, die den Koran rezitierten, auf, um gegen ihn zu kämpfen und machten an einem Ort namens Harura in der Nähe von Al-Kufa Halt. Sie machten ihm Vorwürfe und sagten, hast du das Gewand abgelegt, mit dem Allah, der Erhabene, dich gekleidet und auch den Namen, mit dem Allah dich benannt hat? Dann bist du schnell daran gegangen und hast die Religion Allahs betreffend ein Urteil gefällt. Es gibt aber kein Urteil, als dass Allahs erhaben ist er. Als Ali radiallahu anhu berichtet wurde, was sie ihm vorwarfen und dass sie sich von ihm getrennt hatten, ließ er einen Ausrufer verkünden, dass niemand zum Befehlshaber der Gläubigen kommen solle, als der, der den Koran auswendig beherrsche. Als das Haus mit Koran-Rezitatoren gefüllt war, ließ er ein Koran-Exemplar bringen und man legte es in seine Hände. Er klopfte mit seiner Hand darauf und sagte, O Mushaf, berichte den Menschen. Mushaf ist der geschriebene Koran, praktisch die Schriftblätter. Er klopfte darauf und sagte, sprich zu den Menschen. Und natürlich wollte er ihnen damit sagen, dass der Koran Karim selbst nicht spricht, sondern gelesen wird und von den Ulama erklärt wird. Da riefen ihm die Leute zu, Befehlshaber der Gläubigen, was befragst du ihn, wo er doch Tinte auf Papier ist und wir über das sprechen, was daraus berichtet wird. Was also willst du? Er sagte, diese eure Gefährten, die sich getrennt haben, zwischen mir und ihnen steht das Buch Allahs, des Mächtigen und Erhabenen. Steht das Buch Allahs, das heißt, das Buch Allahs Urteil zwischen uns. Allah, der Erhabene, sagt in seinem Buch über Mann und Frau: Und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, dann setzt einen Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Schiedsrichter aus ihrer Familie ein. Wenn sie beide eine Aussöhnung wollen, wird Allah sie beide in Einklang bringen. Die Gemeinde Muhammads, aber sallallahu alaihi wasallam, ist von größerer Bedeutung als Mann und Frau. Sie sind voll im Groll gegen mich, weil ich an Muawiyah radiallahu anhu schrieb. Dies schreibt Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Als aber Sheikh ibn Amr, als aber Suhail ibn Amr, als aber Suhail ibn Amr einst zu uns gekommen war, als wir mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in Hudaybiyah waren und er mit dem Quraysh Frieden schloss, hieß der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, soll Lies heißen. Ließ der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam mich schreiben, mit dem Namen Allahs, des Gnadevollen, des Gnädigen. Da sagte Suhail: Schreib das nicht. Da fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was geschrieben werden solle. Und Suhail antwortete: Schreib mit deinem Namen, o Allah. Da sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam: Schreib Muhammad, der Gesandte Allahs. Da sagte Suhail: Wenn ich wüsste, dass du der Gesandte Allahs bist, hätte ich nicht Krieg gegen dich geführt. So ließ der Prophet sallallahu alaihi wasallam schreiben: Dies ist das Friedensabkommen Muhammad ibn Abdullahs mit den Quraysh. Allah der Erhabene aber sagt in seinem Buch: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild, und zwar für einen jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft. Noch einmal zusammengefasst, in diesem Begebenheit, sie haben ja am Anfang, was wir gelesen haben, zu ihm gesagt, warum hast du deinen Namen abgelegt, den Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala dich benannt hat. Das war ihr Vorwurf, und der Name, mit dem Allah ihn benannt hat, quasi, sie meinten damit den Begriff Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin ist der Führer der Gläubigen. Also der Khalifa quasi. Nur dass man eben Abu Bakr als einen Khalifa bezeichnete, und das Problem ist dann, Khalifa ist im Sinne von Nachfolger, dann ist der Umar radiallahu anhu der Khalifa des Khalifa des gesamten Allahs, und hat man dann, damit das nicht so weitergeht, hat man dann den Begriff Amir al-Mu'minin eingeführt und gesagt, der Führer der Gläubigen. Wie dem auch sei, entscheidend ist, sie haben ihm diesen Vorwurf gemacht und ihm gesagt, du hast dich nicht als Führer der Gläubigen bezeichnet. Entweder bist du der Führer der Gläubigen, dann hast du diesen Namen abgelegt und du hast ein Urteil gefällt, das Allah widerspricht. Dann bist du draußen. Oder du bist nicht der Führer der Gläubigen, dann bist du der Führer der Ungläubigen. Dann bist du auch draußen. Das war ihre Argumentation. Und Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, der ein immenses Wissen gehabt hat über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, erklärt ihnen, genauso wie im Ausspruch, den wir vorhin auch gestern noch gehört haben, dass sie nehmen Ayat aus dem Koran al-Karim, die mehrdeutig sind, und dann tritt man ihnen mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam entgegen. Und das ist eben da geschehen. Der Prophet alaihi salatu wasallam im Friedensschluss von Hudaybiyah wollten sie den Vertrag aufsetzen, und dann hat er Ali ibn Abi diktiert: Schreib auf, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dann haben sie gesagt: Wir kennen ar-Rahman ar-Rahim nicht, wir kennen nur den Namen Allahs, und deswegen schreibst du Bismik Allahum, das heißt mit deinem Namen, O Allah. Der Prophet sagte dann, ihm ging es um die Sache, und das ist keine große Angelegenheit. Er sagt: Okay, krass, dann machen wir eben ar-Rahman ar-Rahim, schreib es eben nicht auf. Dann hat er geschrieben: Schreib auf von Muhammad. Oder das ist der Vertrag zwischen Muhammad, dem Gesandten Allahs, und Suhail ibn Amr oder den Quraysh. Und dann sagt der Mann zu ihm: Naja, wenn ich wüsste, dass du der Gesandte Allahs bist, und das hatte Ali ibn Abi Talib schon geschrieben gehabt, dass wenn ich wüsste, dass du der Gesandte Allahs bist, dann würde ich nicht mit dir kämpfen. Also ich mach's wieder weg. Und Ali ibn Abi Talib wollte das nicht wegmachen. Und der Prophet hat ihm gesagt: Doch, du machst es weg, und hat sich geweigert. Und diese Weigerung war von Adam, nicht Weigerung als Befehlsverweigerung. Und dann hat der Prophet ihm gesagt, weil es ihm, wie gesagt, die Sache hatte, gesagt: Sag mir, wo das steht, weil er konnte nicht lesen. Hat ihm gesagt: Hier steht es, hat er selbst weggewischt. Alayhi salatu wassalam. Also wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich damit zufrieden gibt, einfach nur zu schreiben, Muhammad ist Sohn von Abdullah, dann sollten die Khawarij auch kein Problem damit haben, wenn Ali ibn Abi Talib sich nicht in diesem Brief als Führer der Gläubigen bezeichnet hat. Und warum sollte er das auch machen? Denn der Konflikt war ja, bevor die Leute aus seiner Partei haben ja ihm den Treuschwur geleistet, aber die Leute aus Scham eben nicht unter der Führung von Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Und deswegen ist es politisch nicht sehr klug und sinnvoll, wenn man ihm anschreibt und sagt, füge dich mir, ich bin der Führer der Gläubigen. Und dann würde er sagen, wenn das der Fall wäre, dann würde ich mit dir nicht streiten. Genau wie die Leute damals gesagt haben. Ali radiallahu anhu schickte daraufhin Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu zu ihnen und ich ging mit ihm, als sie von ihren Kämpfern eingekreist wurden. Da begann einer der Khawarij namens Ibn al-Kawwa zu den Leuten zu sprechen und sagte, ihr alle, die ihr den Koran lest, das ist Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Auch wenn nee, das hat er nicht gesagt. Ja. Auch wenn ihr ihn nicht kennen solltet, so kenne ich ihn gewiss. Über ihn und seinesgleichen wurden die Worte offenbart. Na, also das ist jetzt auch ein klassisches Beispiel für ihren falschen Ta'wil. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über die Quraysh im Koran al-Karim, بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Das heißt, vielmehr sind sie ein streitsüchtiges Volk. Also da ging es in Surah Zuhruf um die Ayat im Koran al-Karim, dass sie gesagt haben, naja, genauso wie die Christen, Ali, genauso wie die Christen Isa a.s. anbeten, so beten wir unsere Götzen an. Und Jesus a.s. ist bei euch ein angesehener Mensch. Und wenn du sagst, dass die alles, was angebetet wird, außer Allah in der Hölle landet, dann ist Isa auch in der Hölle. Wir geben uns zufrieden mit dem, was Allah über Jesus im Koran gesagt hat, sinngemäß ja. Auf jeden Fall entscheidend war, dass dieses Argument, was sie vorgebracht haben, ist nicht ein Argument gewesen, von dem sie jetzt wirklich überzeugt waren. Und es war ein Argument, einfach nur Diskussionswille. Und sie waren streitsüchtig. Und deswegen hat Allah über sie gesagt, und Abdullah bin Abbas hat das Glück oder Pech, wie man es nennen möchte, das hast du in Quraysh gehört. Und dann haben sie gesagt, na also, jeder von Quraysh gilt als streitsüchtig, gemäß der Ayah im Koran, denn die Ayah ist arm. Und Ibn Abbas, einer von ihnen, also Leute, diskutiert mit ihm nicht, denn er ist ein streitsüchtiger Mensch. Und das ist ein typisch klassischer Fall für, dass sie die Ayat, die über die Mushrikin herabgesandt worden sind, auf die Muslime angewandt haben. Und das eine hat mit dem anderen natürlich nichts zu tun. Deswegen sagten sie, schickt ihn zurück zu seinem Freund und diskutiert nicht mit ihm über den Koran. Da erhoben sich ihre Sprecher und sagten bei Allah, wir werden mit ihm über das Buch Allahs sprechen. Also es gab auch unter ihnen, war vernünftig. Kommt er mit einer Wahrheit, die wir kennen, dann werden wir ihm wahrlich folgen. Kommt er mit dem Falschen, dann werden wir ihn wahrlich mit seiner falschen Aussage prüfen. So diskutierten sie mit Abdullah 3 Tage lang. So diskutierten sie mit Abdullah 3 Tage lang den Koran und 4000 von ihnen kehrten voll Reue zurück. Unter ihnen auch Ibn al-Kawwa, bis sie schließlich in Kufa bei Ali radiallahu anhu eintreten durften. Deswegen hier sehen wir auch, durch das Reden, Diskutieren und Argumentieren kann man Leute überzeugen, aber da muss eben jemand her, der ein immenses Wissen hat wie Abdullah ibn Abbas, also ein Gelehrter. Da diskutiert nicht irgendjemand, sondern Ali ibn Talib wusste genau, warum er den Cousin des Propheten sallallahu alaihi wa sallam diesen Fall schickt. Weil er zu den Menschen gehört, die ein riesiges Wissen gehabt haben, gerade über die Interpretation und Deutung des Eden Koran kennen. Al-Abbas ist der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Also ist Ibn Abbas der Cousin, habe ich gesagt, Neffe. Ne? So. Während der Diskussion von Ibn Abbas radiallahu anhu mit ihnen Als sie sein Kommen zunächst abgelehnt hatten, fragten sie ihn auch, was das für ein Gewand sei, das er da trage, und Ibn Abbas sagte: Bezichtigt mich nicht eines Fehlers, denn ich sah am Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam das beste jemenitische Gewand. Weil die waren der Meinung, dass das ein Widerspruch war zu Gottes Vorschrift, zu Taqwa, wenn man sich etwas gegönnt hat und nicht in der Askese gelebt hat in jeglicher Hinsicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Problem ist wie gesagt die Unwissenheit, und sie kannten sich nicht aus in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin trug er den Vers vor: Sag, wer hat den Schmuck Allahs verboten, den er für seine Diener hervorgebracht hat, und auch die guten Dinge aus der Versorgung Allahs? Da sagten sie: Womit bist du gekommen? Ibn Abbas radiallahu anhu antwortete: Ich bin von den Gefährten des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam zu euch gekommen, und unter euch ist keiner von ihnen, und vom Sohn des Onkels des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Sie waren anwesend, als der Koran offenbart wurde, und sie besitzen mehr Wissen über seine Deutung als ihr. Ich bin gekommen, um euch über sie zu berichten und um ihnen von euch zu berichten. Da sagten einige: Streitet nicht mit dem Quraysh, denn Allah erhaben ist, der sagt. Vielmehr sind sie streitsüchtige Leute. Andere aber sagten: Gewiss werden wir mit ihm sprechen. So sprachen zwei oder drei Männer von ihnen mit ihm, und er fragte sie: Warum zürnt ihr Ali radiallahu anhu? Sie sagten: Wegen dreierlei. Ibn Abbas radiallahu anhu fragte weiter: Was sind diese drei Punkte? Sie sagten: Er setzte Männer als Schiedsrichter in der Sache Allahs ein. Allah aber mächtig und erhaben sagt: Innal hukmu illa lillah, das Urteil gehört Allah allein. Ibn Abbas sagte: Das ist ein Punkt, und was noch? Er sagte: Er hat gekämpft, doch keine Sklaven und keine Beute genommen. Wenn es sich um Gläubige handelt, dann ist es nicht erlaubt, gegen sie Krieg zu führen. Aber wenn sie Ungläubige sind, dann ist es erlaubt, gegen sie zu kämpfen und Beute zu nehmen. Ja, das ist der Kampf, der Krieg ist stattgefunden zwischen Ali radiallahu anhu auf der einen Seite, und der Kampf, der war angezettelt von Heuchlern, und auf der anderen Seite von Aisha radiallahu ta'ala anha und Talha und anderen Sahaben, über Land ihn zu bringen. Er sagte, und was noch? Sie sagten: Er hob für sich selbst auf, der Befehlshaber der Gläubigen zu sein. Wenn er aber nicht der Befehlshaber der Gläubigen ist, dann ist er der Befehlshaber der Ungläubigen. Er sagte: Werdet ihr zurückkehren, wenn ich euch aus dem Buch Allahs und der Sunna des Gesandten Allahs sallallahu wa ta'ala etwas vortrage? Nee, sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam etwas vortrage, das diese eure Worte widerlegt. Sie sagten: Warum sollten wir dann nicht zurückkehren? Er antwortete: Was eure Worte betrifft, er habe Männer als Schiedsrichter in eine Angelegenheit eingesetzt, wo doch allein Allah das Urteil zukommt. So sagt Allah, mächtig und erhaben ist er in seinem Buch. Oder ihr glaubt, tötet nicht das Jagdwild, während ihr im Zustand der Pilgerweise seid, also im Ihram, bei Umrah oder Hajj. Wer von euch es vorsätzlich tötet, für den gilt es, eine Ersatzleistung zu zahlen, ein Gleiches, wie das, was er getötet hat, ein Stück Vieh. Darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. Also jemand fährt mit dem Auto zum Beispiel und tötet aus Versehen ein Jagdwild, also ein Tier, das man normalerweise jagt. Und das Erste, was er macht, ist dann, er holt zwei Personen, die dieses Tier anschauen und schätzen, wie groß es ist, damit er weiß, welches entsprechende Tier er opfern muss als Sühneleistung für sein Vergehen. Und das sind zwei Menschen, die hier urteilen, und das hat Allah subhanahu wa ta'ala selbst verlangt. Und jetzt ist die Frage: Ist das, und das Beispiel, zweite Beispiel mit dem Streit zwischen den Ehepartnern, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das bei solchen Angelegenheiten erlaubt hat, die viel weniger Gewichtung haben, dann erst recht, wenn es um das Blutvergießen geht. Mit diesem Beweis Allah erhaben. Allah erhaben ist er über dies, die so mit dem Urteil des Menschen. Ich frage um das Wohl des Wohlgefallens Allahs Willen: Ist der menschliche Schiedsspruch zur Beilegung von Streitigkeiten und Vermeidung von Blutvergießen besser als der Schiedsspruch um einen gejagten Hasen im Wert von 2 Dirham oder um Frauen? Da sagten sie: Dem ist wahrlich der Vorzug zu geben. Da sagte er: Lasst ihr also von dieser eurer Auffassung ab? Sie sagten ja. Da sagte er, was nun eure Worte betrifft, erkämpft, nimmt aber keine Sklaven, keine Beute. Würdet ihr etwa eure Mutter Aisha als Sklaven nehmen? Wenn ihr sagt, wir würden sie als Sklaven nehmen, denn was hinsichtlich anderer Frauen zulässig ist, ist auch für sie zulässig, so seid ihr ungläubig. Wenn ihr sagt, sie ist nicht unsere Mutter, dann seid ihr ebenso ungläubig und so bewegt ihr euch zwischen zwei Irrtümern hin und her. Lasst ihr also von dieser eurer Auffassung ab? Sie antworteten, ja, gewiss. Er sagte weiter, was nun aber eure Worte betrifft, er habe den Anspruch aufgegeben, Befehlshaber der Gläubigen zu sein. Und Ibn Abbas erwähnte hier die Geschichte über Suhail ibn Amr, die bereits zuvor berichtet wurde. Als Hassan sagte, eines Tages kam... eines Tages kam Usman ibn Affan, radiallahu anhu, zu uns, um zu uns zu sprechen. Da schnitten sie ihm das Wort ab, bewarfen sich in Batoha gegenseitig, sodass ich den Himmel nicht mehr sehen konnte. Also die haben Sachen geschmissen, Pfeile, was weiß ich, dass man den Himmel nicht mehr sehen konnte. Dann hörten wir eine Stimme aus einem der Zimmer des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und man fragte, was das sei. Sie sagten, das sei die Stimme Aishas, radiallahu anha, der Mutter der Gläubigen. Als Al-Hassan sagte, ich hörte, wie sie sagte, euer Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat sich bereits von jenen losgesprochen, die ihre Religion spalten und Lager bilden. Darauf rezitierte sie den Vers. Gewiss mit denjenigen, die ihre Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, hast du nichts gemeint. Deswegen, weil die Ahlus Sunnah al-Jama'a, also das sich berufen auf die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das machen viele. Aber das Problem ist, einigen sie sich dann auch darauf, dass sie eine Gemeinschaft bilden, selbst wenn sie dann manchmal unterschiedliche Ansichten über die Hadithe haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen sind sie Ahlus Sunnah wal-Jama'a und nicht nur Ahlus Sunnah. Während des Kalifats von Umar ibn Abd al-Aziz trat ein Mann namens Busbaum zusammen mit 80 Männern gegen ihn auf und Ibn Abd al-Aziz sandte folgendes Schreiben an ihn. Mir wurde berichtet, dass du dich zum Kampf für Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam entschlossen hast. Von niemandem aber wird dies mehr erwartet als von mir selbst. Also auf, komm zu mir, sodass ich mit dir diskutieren kann. Ist die Wahrheit auf unserer Seite, so schließe dich uns an. Ist sie aber auf deiner Seite, so werden wir uns dir anschließen. Daraufhin schrieb Busbaum an Umar, du hast gerecht gehandelt und ich habe bereits zwei Männer zu dir gesandt, die gemeinsam mit dir studieren und diskutieren werden. Er sandte einen Abessinier namens Asim, der ein Schutzbefohlener des Stammes der Shayban war, zu Umar und einen Mann des Stammes Yashkur. Sie trafen mit ihm in Hunasira zusammen, traten bei ihm ein und er sagte zu ihnen, was hat euch zu dieser eurer Haltung veranlasst und wogegen richtet sich euer Groll? Asim entgegnete, wir hegen keinen Groll gegen deinen Weg, denn du strebst nach Gerechtigkeit und dem Guten. So bericht uns über deine Ausführungen dieser Sache. Hast du deine Regentschaft nicht mit dem Wohlwollen des Menschen und aufgrund ihrer Beratung erhalten oder gegen ihren Willen? Da sagte Umar, weder habe ich sie um die Herrschaft gebeten, noch sie ihn aufgezogen. Asim sagte, wir haben gesehen, dass dein Tun jenem deiner Familie widerspricht und du selbst hast ihr Tun als Unrecht bezeichnet. Wenn sie nun aber im Irrtum und du auf dem rechten Weg bist, dann verfluche sie und sprich dich von ihnen los. Also von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Darauf entgegnete Umar, ich habe gehört, dass nicht weltliche Güter, sondern dass das Jenseits euer Ziel ist. Ihr habt dieses Ziel jedoch verfehlt, denn Allah mächtig und erhaben ist er, hat seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht entsandt, um zu verfluchen. Und Ibrahim sagte, wenn mir nun folgt, فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wer mir nun folgt, der gehört zu mir. Und wer sich mir widersetzt, hat nicht gesagt, den verfluche ich Tag und Nacht, sondern so bist du ja allvergebend und gnädig. Und Allah, mächtig und erhaben, sagt, Das sind diejenigen, die Allah recht geleitet. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih. So nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. Ich habe ihr Tun als Unrecht bezeichnet und dies ist ausreichend, um meine Missbilligung ihnen gegenüber auszudrücken. Jene, die ein Vergehen begangen haben, zu verfluchen, ist keine von Allah vorgeschriebene Pflicht. Und wenn ihr sagt, dass es eine religiöse Pflicht ist, dann sage mir, wann du selbst den Pharao verflucht hast. Da sagte er, ich weiß nicht, wann ich ihn verflucht habe. Da fuhr Umar fort, du verfluchst Pharao nicht, der die widerwärtigste und übelste Kreatur ist, und ich soll die Leute meines Hauses verfluchen, die das Gebet verrichten und fasten. Da sagte er, sind sie denn keine Ungläubigen aufgrund ihres Unrechts? Umar entgegnete, nein, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam rief die Menschen zum Glauben auf, und wer sich zu ihm und seinem Gesetz bekannte, wurde von ihm angenommen, und wenn es zu einem Vorfall kam, dann wurde an demjenigen die vorgesehene Strafe vollzogen. Da sagte Asrim, dann sprich dich von jenem Tun los, das deinem eigenen widerspricht. Das ist eine übertriebene Form, der, was am Anfang haben wir erwähnt, eine übertriebene Form der Bara'a, dass man sich von einer Sache lossagt. Diese Lossagung muss nicht so aussehen, wie diese Person verlangt hat, dass er gleich andere Menschen beleidigen, andere Menschen verfluchen soll und sich von ihnen lossagt. Und deswegen hat er Umar radiallahu ta'ala anhu und Ibn Abdelaziz, das ist kein Sahabi, ist ein späterer gewesen, das nicht eingesehen. Weil wenn das der Fall ist, dann Pharaon ist unter Übereinkunft der Menschheit, der Muslime, als Ungläubiger gestorben und er war jemand, der war ein Mörder, ein Massenmörder. Und trotzdem gehört es nicht zu unserer Religion, ihn Tag und Nacht zu verfluchen. Im Gegensatz zu manchen Gruppierungen im Islam, die es zu Teil der Religion gemacht haben, andere Menschen zu beleidigen und zu verfluchen. Und Umar sagte, Abu Bakr und Umar waren in ihrem Handeln verschieden. Hat sich deswegen etwa Umar von seinem Freund losgesagt? Er antwortete, nein. Und genau das Gleiche. Und das gilt für jede Zeit. Wenn ich mit meinem Bruder unterschiedlicher Ansicht bin, muss ich dann gleich sagen, ich sage mich von dem Sohn so los oder ich sage mich von seinem Handeln los. Diese Sachen von lossprechen ist ein Zeichen schwachen Charakters. Denn wie er hier selbst gesagt hat, rahimahullah ta'ala, die Tatsache, dass man unterschiedlicher Ansicht ist, selbst wenn man das Handeln seines Bruders als abwegig empfindet, muss man sich überlegen, welche Konsequenzen hat es, wenn man sich lossagt. Man sagt sich doch nicht gleich von einem Menschen los, nur weil man sich in bestimmten Fällen nicht einig ist. Und welche Wirkung hat das? Was für ein Bild erzeugt man dabei bei Drittpersonen, Leute, die das von außen betrachten? Das sieht so aus, als gäbe es eine Kluft zwischen diesen zwei Personen, obwohl diese gar nicht vorhanden ist. Ata ibn Rabah traf mit Abu Hanifa zusammen und sagte zu ihm, aus welchem Land stammst du? Er antwortete, aus Kufa. Er fragte weiter, du bist also aus dem Land jener, die ihre Religion spalteten und zu Lagern wurden. Er sagte, ja. Da sagte Ata zu ihm, und zu welchem Lager gehörst du selbst? Abu Hanifa entgegnete, zu jenen, die die frommen Vorfahren nicht verhöhnen, an die Vorherrschung glauben und niemanden aufgrund eines Vergehens den Glauben absprechen. Nein, weil all das war ist im Irak entstanden. Dort haben sich die Khawarij zurückgezogen, dort sind die Schia entstanden, dort ist die Qadariya hervorgetreten und so weiter. Da sagte er, du hast verstanden, mein Junge, so halte dich daran. Das heißt Suhaib. Suhaib al-Faqir und Jabir ibn Abdullah diskutierten miteinander. Suhaib teilte die Ansicht der Khawarij, da hörte er, als Jabir ibn Abdullah einen Hadith erwähnte, der über jene Bewohner des Feuers sprach. Jabir ibn Abdullah ist ein Sahabi und einer von den sieben, die die meisten Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Auch hier Argumente, wie ihr sehen wird, wieder mit einem Hadith. Ja. Der über jene Bewohner des Feuers sprach. Hörte er, als Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu einen Hadith erwähnte, der über jene Bewohner des Feuers sprach, die dieses verlassen und ins Paradies gelangen, Suhaib berichtete, dass da sagte ich zu ihm, Gefährte des Gesandten Allahs, was ist das, was ihr da sagt? Allah sagt doch, gewiss, wenn du ins Höllenfeuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt. Also das war, was vorhin Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala erwähnt hat. Sie verwerfen die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn sie den Ayat, wie sie sie verstehen, widersprechen. Und diese Ayat, sie haben das als Widerspruch gesehen. Denn Jabir ibn Abdullah erzählt ihnen den berühmten Hadith, dass es Menschen geben wird, die das Höllenfeuer betreten werden und auch das Höllenfeuer wieder verlassen werden und eben nicht für immer und ewig in die Hölle gehen werden. Für sie gibt es das nicht. Für sie ist das alleinige Betreten der Hölle Beweis genug dafür, dass diese Person als Ungläubiger gestorben ist und als Ungläubiger für immer und ewig in der Hölle bleiben wird. Und er argumentiert mit dem zweiten A, jedes Mal, wenn sie aus ihm herauskommen wollen, werden sie dahin zurückgebracht. Und sie haben nicht unterschieden zwischen denen, die ewig, ewig bleiben, und denen, die eben nur eine gewisse Zeit lang bleiben. Was sagt ihr dazu also? Da fragte mich Jabir, lest ihr den Koran? Und ich sagte, ja. Genau, lesen den Koran, natürlich lesen den Koran, aber irgendwie nicht sehr aufmerksam und auch nicht bedacht und auch nicht berücksichtigen sie die anderen Ayat. Da fragte er. Habt ihr also über den höchsten Rang Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, den er einnehmen wird, das heißt, in den Allah ihn einsetzen wird? Ich antwortete, ja. Er fuhr fort. Der höchste Rang ist der Maqam al-Mahmud, das berühmte Geschenk oder die große Ni'ma, die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam geben wird am Tag der Auferstehung. Hat der Prophet alaihi wasallam mehrere Fürsprachen, die er einlegt. Einmal die große Fürsprache, das ist diejenige, dass das Gericht beginnt, das ist eine Fürsprache für alle Menschheit, für die gesamte Menschheit. Und dann hat er noch die Fürsprache, dass er für Leute um Verzeihung bittet, die die Hölle betreten müssten. Und Allah Azzawajal wird sie verschonen, nur aufgrund der Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er fuhr fort, denn es ist der gepriesene Rang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch den Allah denjenigen aus dem Feuer führt, den er herausführt. Dann beschrieb er den Weg, der über das Feuer führt und den die Menschen überqueren, und ich fürchte, dass ich mich nicht an alles erinnere. Er sagte, aber er sallallahu alaihi wasallam hat doch behauptet, dass Leute aus dem Feuer gelangen, nachdem sie bereits darin waren. Das bedeutet, dass sie herauskommen gleich schwarzen Samen, Sesamkörnern. Sie gelangen in einen der Bäche des Paradieses, wo sie die rituelle Waschung vollziehen, und so kommen sie heraus gleich weißen Blättern Papier. So kehrten wir um und sagten, wehe euch, denkt ihr etwa, der alte Mann erzählt Lügen über den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam? So kehrten wir wieder zurück, und bei Allah nur in ein einziger von uns brach auf. Nur ein einziger, Nur ein einziger. nur ein einziger. Und die Khawarij, entweder sie haben die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgewiesen, wenn sie der Meinung, weil damit haben sie ja kein Problem gehabt, weil unter ihnen war ja kein Sahabi und die Überlieferer der Hadithe sind die Sahabe. Und wenn sie es geschafft haben, jemanden wie Ali ibn Abi Talib als Ungläubigen zu bezeichnen, dann ist das für die anderen kein großes Kunstwerk, das auch zu machen. In Bezug auf die anderen Sahaba. Und wenn es ging, hat man die Hadithe zugunsten der eigenen der Denkweisen uminterpretiert. Wie zum Beispiel der Hadith Shafa'ati. Also es gibt einen berühmten Hadith, dieser ist ein schönes Argument, gerade in Bezug auf dieses Thema, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass eben jemand, der große Sünden begeht, nicht vom Islam ausgeschlossen wird, durch die bloße Begehen der großen Sünden wie Zina und Alkohol trinken und Zinsen und so etwas. Und dann der Hadith lautet, Shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Das heißt, meine Shafa'a ist für diejenigen, die die Kaba'ir gemacht haben aus meiner Umma. Und die das ist jetzt interessante Angelegenheit. Kaba'ir ist mit der Plural von Kabira. Kabira auf Arabisch heißt etwas Großes. Und in der Sprache des Gesetzes, auf Arabisch Urf al-Shara, meint man damit die großen Sünden. Al-Kaba'ir, und man sagt auf Arabisch, was sind die Kaba'ir? Man sagt, die Kaba'ir sind wie zum Beispiel Mord, Sihr, Zinsen und so weiter. Das heißt, erzählt die großen Sünden auf. Aber sie haben gesagt, nee, nee, nee, das habt ihr falsch verstanden. Damit sind nicht die großen Sünden gemeint, sondern damit sind die großen Taten gemeint, die ein Mensch vollbringen kann, wie das Gebet, das Fasten und so weiter. Deswegen haben sie gesagt, der Prophet meinte, alaihissalatussalam, meine Schafa'a ist für diejenigen, die die großen, die gewaltigen, klugen Taten gemacht haben, meiner Meinung nach. Natürlich macht das keinen Sinn, weil die brauchen das am wenigsten. Und außerdem gibt es einen Unterschied zwischen der sprachlichen Bedeutung des Wortes und dem, wie dieses Wort in der Scharia verwendet wird. Also wenn, und das bedeutet, dass das zeugt für ihre Unwissenheit. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Hadithen redet von den Kaba'ir und erzählt dann, welche Kaba'ir es sind. Und er redet dann von den bestimmten großen Sünden. Insofern ist ihre Interpretation vom sprachlichen Aspekt akzeptabel, aber vom religiösen Aspekt inakzeptabel, weil sie die Hadithe des Propheten nicht dabei berücksichtigt haben. Aber entscheidend ist, der Grund, warum sie zu diesem Ergebnis gekommen ist Al-Hawa, ist die Neigung. Und nicht, dass sie das genau wissen wollten. Wenn sie es genau wissen wollten, hätten sie das Sahabe gefragt. Und dann wäre die Sache erledigt. Aber sie haben, und das ist immer das Problem beim Mubtadi'a, sie sind von einer Sache überzeugt. Und dann suchen sie in den Texten von Koran und Sunna, was ihre Überzeugung bestätigt. Ja, Ahlus Sunna Jamaa macht es genau umgekehrt. Wir sagen, wir gucken, was steht und lassen uns von dem überzeugen, was geschrieben steht. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.